Das Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il wurde kürzlich in Addis Abeba, Äthiopien, gebildet. Das Komitee beschloss, zum Tag des leuchtenden Sterns bunte politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung seines heiligen revolutionären Lebens und seiner großen Verdienste zu organisieren.